Abschnitt 6 aus David Copperfield, Band 9, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 55. Kapitel, Sturm. Ich komme jetzt zu einem Ereignis in meinem Leben, welches so unauslöschlich, so erschütternd, so verknüpft durch unendlich verschiedene Bande mit allem bisher Berichteten ist, dass ich es vom Anfang meiner Erzählung gleich einem großen Turm auf einer Ebene, wie ich weiter vorwärts kam, größer und größer werden und seinen Schatten schon im Voraus auf die Ereignisse meiner Kinderzeit fallen sah. Jahrelang nachher habe ich oft davon geträumt. Ich bin aufgefahren, so lebhaft beherrscht von seinem Eindruck, dass die Wut des Sturmes in der schweigenden Nacht noch in meinem Ohr zu brausen schien. Noch jetzt träume ich manchmal davon, obgleich seltener. Der Gedanke an dieses Ereignis verknüpft sich in mir stets mit stürmischem Wetter oder mit der flüchtigsten Erwähnung der Seeküste. So deutlich, wie ich das Geschehene vor mir sehe, will ich versuchen, es niederzuschreiben. Ich rufe es mir nicht zurück, sondern ich sehe es, denn es wiederholt sich vor meinen Augen. Da die Zeit zum Absegeln des Emigrantenschiffes sehr nahe war, kam meine gute alte Amme bei unserem ersten Zusammentreffen fast ganz aufgelöst vor Schmerz meinetwegen nach London. Ich war beständig mit ihr, ihrem Bruder und den Micawbers beisammen, die sich sehr zueinander hielten, aber Emmeline bekam ich niemals zu Gesicht. Eines Abends kurz vor der Abreise war ich allein mit Peggotty und ihrem Bruder. Unser Gespräch wendete sich auf Ham. Sie beschrieb, wie zärtlich er von ihr Abschied genommen und wie ruhig und männlich er alles ertragen und vor allem in der neuesten Zeit, wo er nach ihrer Meinung am härtesten geprüft war. Es war dies ein Gegenstand, von dem die gute Seele nie müde wurde zu erzählen, und unser Genuss zuzuhören war nicht weniger groß als der ihrige beim Erzählen. Meine Tante und ich räumten damals die beiden Häuser in Highgate, denn ich wollte ins Ausland reisen und sie ihr Haus in Dover wieder beziehen. Vorläufig bezogen wir eine Wohnung am Covent Garden. Als ich nach dem Gespräche dieses Abends nach Hause ging und über die Worte nachdachte, die ich mit Ham bei meiner letzten Anwesenheit in Yarmouth gewechselt, wurde ich irre an meinem ursprünglichen Vorsatze, einen Brief für Emmeline zurückzulassen, wenn ich auf dem Schiffe Abschied von ihrem Onkel nahm, und entschloss mich lieber, gleich an sie zu schreiben. Vielleicht, dachte ich, wünscht sie nach Empfang meines Briefes ihrem unglücklichen Liebhaber ein Wort des Abschieds durch mich zuzuschicken. Diese Gelegenheit sollte ich ihr lassen. Ich setzte mich daher vor dem Zubettegehen hin und schrieb an sie. Ich sagte ihr, dass ich ihn gesehen und dass er mich beauftragt, ihr das zu sagen, was der Leser bereits kennt. Ich wiederholte es getreulich. Ich brauchte es nicht weiter auszuführen, wenn ich das Recht dazu gehabt hätte. Die tief innigste Treue und Güte dieser Worte konnte weder ich noch ein anderer Mensch verschönern. Ich legte den Brief auf den Tisch, damit er am nächsten Morgen abgeschickt werde, fügte ein paar Zeilen an Mr. Peggotty hinzu, es ihr zu geben, und ging mit Tagesanbruch zu Bette. Ich war schwächer, als ich mir bewusst war, und da ich erst einschlief, als die Sonne schon aufgegangen war, wachte ich nach unerquicklichem Schlummer erst spät am Vormittag auf. Die schweigende Anwesenheit meiner Tante am Bette weckte mich, ich fühlte sie im Schlafe. »Lieber Trot«, sagte sie, als ich die Augen aufschlug, »ich konnte es nicht über mich bringen, dich zu stören. Mr. Peggotty ist da, soll er heraufkommen?« Ich sagte ja, und er trat bald darauf ein. »Master Davy«, sagte er, als wir uns die Hände geschüttelt, »ich habe Emmeline ihren Brief gegeben und sie hat das hier geschrieben und mich gebeten, Ihnen zu sagen, Sie sollen es lesen und, wenn nichts Schmerzliches darin steht, so gut sein und es überbringen. »Haben Sie es gelesen?« sagte ich. Er nickte mit bekümmerter Miene. Ich machte den Brief auf und las Folgendes. »Ich habe eure Botschaft erhalten. Ach, was kann ich schreiben, um euch für eure große, herrliche Güte gegen mich zu danken? Eure Worte ruhen dicht an meinem Herzen. Ich werde sie behalten bis zu meinem Tode. Es sind scharfe Dornen, aber sie bringen mir auch Seelentrost. Ich habe die Gedanken auf die Botschaft gerichtet, gebetet. Ach, ich habe so viel gebetet. Wenn ich bedenke, was ihr seid und was der Onkel ist, so kann ich mir denken, was Gott sein muss und kann vor ihm weinen. Lebt wohl auf immer. Jetzt, mein geliebter Freund, lebt wohl für immer in dieser Welt. In einer anderen Welt, wenn mir vergeben wird, wache ich vielleicht auf als Kind und komme zu euch. Dank, tausendmal Dank und Segen, lebt wohl auf ewig. Diese Worte, halb von Tränen ausgelöscht, waren der Brief. Kann ich ihr sagen, dass sie nichts Verletzendes darin finden und dass sie so gut sein wollen, die Besorgung zu übernehmen, Master Davy, sagte Mr. Peggotty, als ich ihn gelesen hatte. »Ganz gewiss«, sagte ich, »aber ich denke eben...« »Was, Master Davy?« »Ich denke eben«, sagte ich, »dass ich mich selbst nach Yarmouth begeben werde. Es ist noch Zeit genug übrig, bis das Schiff absegelt. Meine Gedanken beschäftigen sich stets mit ihm in seiner Einsamkeit. Diesen Brief von ihr, ihm in einer solchen Zeitpunkt in die Hand zu legen und sie imstande zu setzen, ihr im Augenblick des Scheidens zu sagen, dass er ihn erhalten hat, wird für beide eine Wohltat sein. Ich übernehme feierlich den Auftrag, guter Mann, und kann ihn nicht zu vollständig erfüllen. Die Reise ist weniger als eine Kleinigkeit für mich. Ich habe keine Ruhe und befinde mich besser, wenn ich in Bewegung bin. Ich fahre heute noch hin.« Obgleich er sich eifrig bemühte, mir den neuen Clan aus dem Sinne zu reden, sah ich doch, dass er mir recht gab und, wenn noch etwas mich hätte in meiner Absicht bestärken können, so hätte diese Wahrnehmung genügt. Er ging auf meine Bitte nach dem Büro und bestellte für mich den Platz vorn neben dem Kondukteur. Abends fuhr ich in der Postkutsche den Weg entlang, den ich unter so vielen Schicksalswechseln schon gereist war. »Kommt Ihnen nicht der Himmel recht sonderbar vor?« frug ich den Kutscher auf der ersten Station hinter London. »Ich könnte mich nicht entsinnen, einen ähnlichen gesehen zu haben.« »Ich auch nicht«, entgegnete er. »Das bedeutet Wind, Sir. Es wird Unglück auf der See geben, ehe viel Zeit vergeht.« Es war ein trübes Hie und da von Flecken, die wie der Rauch vom feuchten Holze aussahen, unterbrochener Wirrwarr eilender Wolken in den seltsamsten Gestalten übereinander getürmt, so dass man sich in dem Gewölk größere Höhen vorstellen musste, als die Tiefe bis auf die tiefsten Höhen der Erde herabreichte. Und in diesem Wirrwarr schien sich der Mond ungestüm zu stürzen, als ob er in dieser gräulichen Verstörung der Naturgesetze den Weg verloren und Angst hätte. Es war den ganzen Tag über windig gewesen und der Wind erhob sich jetzt immer mehr mit ungewöhnlich starkem Brausen. Nach Verlauf einer weiteren Stunde war er noch viel stärker geworden und der Himmel war noch trüber und es wehte scharf. Aber wie die Nacht weiter vorrückte und die Wolken allmählich ganz dick den ganzen schwarzen Himmel verhüllten, da wurde der Sturm immer heftiger. Er nahm immer noch zu, bis unsere Pferde sich kaum gegen ihn behaupten konnten. Manchmal in der finstern Nacht, es war spät im September, wo die Nächte nicht kurz sind, kehrten die Vorderpferde um oder hielten plötzlich still und wir schwebten oft in der größten Angst, dass der Sturm die Kutsche umwerfen könnte. Er trieb eiskalte Regengüsse vor sich her, die uns so schneidend trafen wie ein Regen von Stahl, und dann, wenn wir unter Bäumen oder Mauern irgendeinen Schutz finden konnten, hielten wir gern an, weil es uns rein unmöglich war, gegen das Unwetter anzukämpfen. Als der Tag anbrach, nahm der Sturm immer noch zu. Ich war in Yarmouth gewesen, als die Schiffer sagten, es wehe große Kanonen, aber ich hatte nie so etwas Ähnliches erlebt. Wir erreichten Ipswich, es war schon sehr spät, denn wir mussten jeden Zoll Straße, seitdem wir London 10 Meilen hinter uns hatten, vom Sturme abkämpfen und fanden auf dem Marktplatze einen Haufen Leute stehen, die aus Besorgnis vor niederstürzenden Essen mitten in der Nacht aufgestanden waren. Einige, die sich auf dem Hofe sammelten, während wir die Pferde wechselten, erzählten uns, wie ein Teil des bleiernen Dachs von einem hohen Kirchturm herabgerissen und in eine Nebenstraße geworfen worden, die er jetzt versperrte. Andere wieder hatten Landleute aus benachbarten Dörfern erzählen hören, dass der Sturm große Bäume aus der Erde gerissen und ganze Getreidesäime über Straßen und Felder verstreut hatte. Aber immer noch zeigte sich keine Veränderung des Sturmes, sondern er wehete stärker. Als wir dem Meere, von der aus dieser gewaltige Sturm gerade auf die Küste wehte, näher kamen, wurde seine Gewalt immer schrecklicher. Lange bevor wir das Meer erblickten, schmeckten wir seinen Schaum auf unseren Lippen und er besprenkelte uns mit einem gesalzenen Regen. Das Wasser war viele Meilen weit auf den ebenen Yarmouth ausgetreten und jeder Teich und jede Pfütze wogte gegen die Ufer und trieb uns die kleinen brandenden Wellen entgegen. Als wir das Meer zu Gesicht bekamen, erschienen uns die Wellen am Horizonte, von dem wir zuweilen über den wogenden Abgrund einen flüchtigen Blick erhaschen konnten, wie eine jenseitige Küste mit Türmen und Gebäuden. Als wir endlich in die Stadt einfuhren, traten die Leute an ihre Türen und stellten sich schief mit flatterndem Haar und wunderten sich, dass die Post in einer solchen Unwetternacht gekommen sei. Ich stieg in dem alten Gasthaus ab und wollte nach dem Meer eilen. Nur wankend gelangte ich durch die mit Sand und Seegewächsen und fliegenden Flocken von Meeresschaum bestreute Straße, immer in Besorgnis vor niederstürzenden Ziegeln und Schieferplatten und war genötigt, mich bei besonders stürmischen Ecken an Leuten, die ich zufällig traf, festzuhalten. Wie ich mich dem Strande näherte, sah ich, dass nicht nur die Schiffer, sondern auch die Hälfte der Bewohner der Stadt hinter Gebäuden lauerten, manche trotz der zuweilenden Wut des Sturmes, um sich das Meer anzusehen, und wurden oft aus ihrer Bahn geworfen, wenn sie den Versuch machten, im Zickzack wieder den schützenden Verdeck zu gewinnen. Unter diesen Gruppen fand ich jammernde Frauen, deren Männer in Herings- oder Austerbooten auf dem Meere waren und die nur zu leicht untergegangen sein konnten, ehe sie einen sicheren Port gefunden hatten. Ergraute alte Schiffer standen unter ihnen und schüttelten den Kopf, wie sie von dem Wasser nach den Wolken blickten, und sprachen leise miteinander. Aufgeregte und besorgte Schiffseigner, Kinder, die zusammenkrochen und angstvoll erwartend in ältere Gesichter blickten, selbst handfeste Schipper waren unruhig und voller Sorge und legten aus ihren Verstecken hervor ihre Fernröhre an, als ob sie einen Feind beobachteten. Als ich mich von der Aufregung des die Augen blendenden Windes, des Sandes und der Steine, die herumflogen, und des schrecklichen Getöses so weit erholen konnte, dass ich einen Blick auf das Meer werfen konnte, da entsetzte mich seine Wut. Wie die hohen Wassermauern herangerollt kamen und wie sie den höchsten Punkt erreicht hatten, in Schaum zerschellten, da hätte man meinen sollen, die kleinste könne die Stadt verschlingen. Wie die Welle mit dumpfem Gebrülle wieder zurückwich, schien sie am Strande tiefe Höhlen zu graben, als wollte sie die Erde unterminieren. Wie einige Wogen mit weißen Mähnen herangedonnert kamen und sich zerschellten, ehe sie den Strand erreichten, schien jedes Bruchstück des eben zerstückten Ganzen die ganze Gewalt seiner Wut zu besitzen und eilte, um Teil eines neuen Ungeheuers zu werden. Wogende Hügel wurden zu Tälern, wogende Täler, durch die zuweilen ein einsamer Sturmvogel strich, bäumten sich zu Hügeln auf. Wassermassen erschütterten das Ufer mit dumpfem Getöse, Jede Gestalt rollte kaum fertig, tumultuarisch weiter, um Gestalt und Platz zu verändern und eine andere Gestalt und einen anderen Platz zu verdrängen. Das fantastische Ufer am Horizonte mit seinen Türmen und Gebäuden hob sich und senkte sich. Das Gewühl der Wolken flog rasch vorüber. Es kam ihr vor wie ein Erdbeben und eine Umwälzung der ganzen Natur. Da ich Ham nicht unter den Leuten fand, die dieser denkwürdige Sturm, denn er lebt noch immer in der Erinnerung der Leute als der stärkste, bekannt an diesem Teil der Küste versammelt hatte, ging ich nach seinem Hause. Es war verschlossen und da niemand auf mein Klopfen antwortete, ging ich durch Seitenstraßen nach dem Werfte, wo er arbeitete. Ich erfuhr dort, dass er nach Lowestoft gegangen war, um dort eine plötzlich notwendig gewordene Arbeit zu verrichten, aber dass er morgen bei Zeiten wieder da sein würde. Ich verfügte mich wieder in das Gasthaus und als ich mich gewaschen und angezogen und zu schlafen gesucht hatte, aber vergebens, war es 5 Uhr nachmittags. Ich hatte noch nicht 5 Minuten im Kaffeezimmer am Kamin gesessen, als der Kellner hereintrat und mir, während er zur Entschuldigung das Feuer schürte, erzählte, 2 Kohlenschiffe wären mit der ganzen Mannschaft in geringer Entfernung untergegangen und einige andere Schiffe wären schon auf der Reede und bemühten sich fast vergebens vom Lande abzuhalten. »Gott gnade Ihnen und allen armen Schiffern«, sagte er, »wenn wir noch eine Nacht erleben wie die letzte.« Ich war in sehr gedrückter Stimmung, fühlte mich sehr vereinsamt und war wegen Hams Abwesenheit von einer Sorge gequält, die mit der Veranlassung nicht in Verhältnis stand. Die letzten Ereignisse hatten mich ernstlich angegriffen, ohne dass ich es merkte, und der lange Kampf mit dem heftigen Sturm hatten mich verwirrt. In meinen Gedanken und Erinnerungen herrschte ein Durcheinander, welches mich den klaren Überblick über Zeit und Raum verlieren ließ. So würde ich mich wohl nicht gewundert haben, wenn ich bei einem Gange durch die Stadt eine Person angetroffen hätte, von der ich gewiss wusste, dass sie in London sein musste. Mein Geist war in dieser Hinsicht, wenn ich mich so ausdrücken darf, mit einer merkwürdigen Unaufmerksamkeit behaftet, aber dabei waren in ihm auch alle die Erinnerungen rege, die der Ort erwecken musste, und sie waren ganz besonders deutlich und lebhaft. In diesem Gemütszustande verknüpften sich die schlimmen Nachrichten von den Schiffen ganz unwillkürlich zugleich mit meinen Besorgnissen um Ham. Ich überredete mich, dass ich befürchte, er werde zu Wasser nach Lowestoft zurückkehren und dabei ertrinken. So lebhaft war der Eindruck dieser Einbildung in mir, dass ich beschloss, noch vor dem Essen nach dem Werft zu gehen und den Schiffszimmermann zu fragen, ob er seine Rückkehr zu Wasser für wahrscheinlich halte. Wenn er mir den mindesten Grund dafür gab, wollte ich nach Lowestoft gehen und ihn mit mir zurückbringen. Ich bestellte hastig das Essen und ging wieder nach dem Werfte. Es war nicht zu früh, denn der Schiffszimmermann, eine Laterne in der Hand, schloss eben die Tür zu. Er lachte fast, als ich ihm die Frage vorlegte und meinte, das hätten wir nicht zu fürchten. Kein Mann bei Sinnen werde bei solchem Sturme in See gehen, am wenigsten aber Ham Peggotty, der von Kindesbeinen an Schiffer gewesen. Die Richtigkeit dieser Bemerkungen, die ich schon vorher so vollkommen gefühlt, dass ich mich ordentlich schämte zu tun, was ich nicht lassen konnte, und ging nach dem Gasthause zurück. Wenn ein solcher Sturm noch stärker werden konnte, so wurde er jetzt stärker. Das Geheul und das Gebrüll, das Klappern und Rasseln der Türen und Fenster, das bald dumpfe, bald klatschende Getöse fallender Essen, das vermeintliche Wanken des Hauses, dessen Dach mich schützte, und das fürchterliche Tosen der See waren noch schrecklicher als am Morgen. Aber außerdem herrschte noch eine große Dunkelheit ringsum, und das gab dem Sturm noch neue, wirkliche und eingebildete Schrecken. Ich konnte nicht essen, ich konnte nicht stillsitzen, ich konnte bei nichts ruhig bleiben. Ein Etwas in mir, das sich leise bei dem Sturm draußen regte, stieg aus den Tiefen meiner Erinnerungen empor und erregte sie unruhig. aber bei all der Verwirrung meiner Gedanken waren das Unwetter und meine Sorge um Ham immer im Vordergrund. Ich ließ das Essen fast unberührt wieder fortnehmen und versuchte, mich mit ein paar Gläsern Wein zu stärken. Vergebens. Ich verfiel vor dem Feuer in einen Halbschlummer, wobei ich weder das Bewusstsein des Aufruhrs draußen noch des Ortes, an dem ich mich befand, verlor. Beide wurden von einem neuen und unbeschreibbaren Schrecken überschattet, und als ich aufwachte, oder vielmehr als ich den Starrkrampf abschüttelte, der mich auf meinem Stuhl festhielt, da zitterte mein ganzer Körper vor gegenstandsloser und unverständlicher Furcht. Ich ging auf und ab, versuchte ein altes Zeitungslexikon zu lesen, lauschte dem schrecklichen Toben draußen, besah mir Gesichter, Landschaften und Gestalten im Feuer. Endlich quälte mich das regelmäßige Picken der von nichts zu störenden Uhr an der Wand dermaßen, dass ich beschloss, zu Bett zu gehen. Es diente in einer solchen Nacht zur Beruhigung zu vernehmen, dass mehrere von der Bedienung im Gasthause übereingekommen waren, bis zum Morgen aufzubleiben. Außerordentlich müde und abgespannt legte ich mich ins Bett, aber als ich darin war, war dieser Zustand verschwunden und ich war vollkommen munter und jeder Sinn war doppelt empfänglich geworden. 2 Stunden lag ich im Bette und hörte dem Tosen des Sturms und des Meeres zu. Jetzt bildete ich mir ein, ich hörte draußen auf dem Meere Jammergeschrei. Dann wieder, ich vernähme deutlich das Donnern von Signalschüssen und dann wieder das Zusammenstürzen von Häusern in der Stadt. Ich stand mehrere Male auf und sah hinaus, aber ich gewahrte nichts als in den Fensterscheiben das Spiegelbild des matten Lichtes, das ich brennen gelassen, und meines eigenen erschrockenen Gesichts, das mich aus der schwarzen Nacht heraus ansah. Endlich wuchs meine Unruhe dermaßen, dass ich mich hastig in die Kleider warf und hinunterging. In der großen Küche, wo ich oben an der dunklen Decke Speckseiten und Zwiebelreihen von den Balken herabhängen sah, hatten sich die Wachgebliebenen um einen Tisch gedrängt, den man absichtlich in die Nähe der Tür gerückt hatte. Ein hübsches Mädchen, die sich mit der Schürze die Ohren zugestopft und die Augen auf die Tür geheftet hatte, schrie laut auf, als ich eintrat, weil sie mich für einen Geist hielt. Aber die anderen hatten mehr Geistesgegenwart und waren froh, dass ihre Gesellschaft Zuwachs erhielt. Einer fragte mich in Bezug auf das Gespräch, das sie eben gehabt hatten, ob ich glaube, dass die Seelen der Matrosen der untergegangenen Kohlenschiffe im Sturm umgingen. Ich blieb wohl 2 Stunden dort. Einmal machte ich die Hoftür auf und sah in die leere Straße hinaus. Der Sand, das Seegras und die Schaumflocken flogen vorbei, und ich musste Beistand herbeirufen, ehe ich das Tor vor dem Winde wieder schließen konnte. Ein finsteres Düster herrschte in meinem einsamen Zimmer, als ich endlich dorthin zurückkehrte, aber ich war jetzt wirklich müde und fiel, wie ich wieder im Bett war, von einem Turm herab und einen Abgrund hinunter in den tiefsten Schlaf. Mir ist es, als ob lange Zeit, obgleich ich von vielen anderen Orten und Umgebungen träumte, in meinem Traum Sturm gewesen wäre. Endlich ging mir auch diese letzte schwache Verbindung mit der Wirklichkeit verloren, und ich war mit 2 geliebten Freunden, wer sie waren, wusste ich nicht, im lebhaftesten Kanonendonner bei der Belagerung einer Stadt. Der Kanonendonner dauerte so laut und ununterbrochen fort, dass ich etwas nicht hören konnte, was ich sehr gern gehört hätte, bis ich eine große Anstrengung machte und aufwachte. Es war heller, lichter Tag. 8 oder 9 Uhr, der Sturm donnerte anstatt der Batterien und jemand klopfte und rief an meiner Tür. »Was gibt es?« rief ich. »Ein Schiff scheiterte dicht nebenan.« Ich sprang aus dem Bett und frug, was für ein Schiff. »Ein Schoner mit Früchten und Wein aus Spanien und Portugal. Schnell, Sir, wenn Sie es noch sehen wollen. Unten am Strande glauben Sie, es werde jeden Augenblick in Stücken gehen.« Die aufgeregte Stimme eilte rufend die Treppe entlang und ich warf mich so rasch als möglich in die Kleider und lief auf die Straße. Eine Unzahl von Leuten war vor mir schon da und rannten alle in einer Richtung nach dem Strande. Ich folgte ihnen, überholte viele und stand bald am tobenden Meer. Der Wind hatte sich vielleicht jetzt etwas gelegt, obgleich man das nicht mehr merkte, als ob das Schießen, von dem ich geträumt hatte, sich um ein halb Dutzend Kanonen vom 100 vermindert hätte. Aber das Meer, das von dem Sturm der ganzen vorigen Nacht noch aufgeregt war, war viel schrecklicher, als wie ich es zuletzt gesehen. Es war, als ob es angeschwollen wäre und die Turmhöhe der Wellen der Brandung, wie sie in endlosen Scharen einander jagten, sich überstürzten und auf den Strand losstürmten, war grauenerregend. Die Schwierigkeit, etwas anderes als das Tosen des Sturmes und der Wellen zu vernehmen, das Menschengewühl und die unsägliche Verwirrung und mein erster atemloser Versuch, meinen Stand gegen den Sturm zu behaupten, machten mich so verwirrt, dass ich mich zwar nach dem gescheiterten Schiffe auf dem Meere umsah, aber nichts erblickte als die schaumgekrönten Gipfel der großen Wogen. Ein nur halb angekleideter Schiffer neben mir wies mit seinem nackten Arm, es war ein Pfeil darauf, tätowiert er in derselben Richtung, wies links. Da sah ich es, gütiger Himmel, dicht neben uns. Ein Mast war 6 oder 8 Fuß über dem Deck, glatt abgebrochen und hing über die Seite, umstrickt von einem Labyrinth von Segeln und Tauwerk, und die ganze Masse schlug, wie das Schiff sich in den Wogen wälzte, was es ohne die geringste Unterbrechung und mit einer unbegreiflichen Heftigkeit tat, gegen die Seite, als ob es sie zerschmettern wollte. Man war noch bemüht, das Wrack von dem Schiff zu trennen, denn wie das Schiff, das mit der breiten Seite nach dem Lande lag, sich nach uns zuwälzte, erkannte ich deutlich, wie die Mannschaft mit Äxten arbeitete, vor allem eine tätige Gestalt mit langen Lockenhaaren, die sich vor den anderen auszeichnete. Aber in diesem Augenblick ertönte ein lauter Schrei, der sich durch Sturm und Wellen hörbar machte, von dem Strande. Eine gewaltige Sturzsee schoss über das Schiff weg und riss Matrosen, Spieren, Fässer, Planken, Schanzen wie Spreu in die schäumenden Wogen. Der zweite Mast stand noch mit den Fetzen eines zerrissenen Segels und einem vom Sturm hin und her geworfenen Gewirr von zerrissenem Tauwerk. Das Schiff war einmal auf den Grund gestoßen, wie mir der vorhin erwähnte Schiffer Heiser ins Ohr rief, dann hatten es die Wellen wieder gehoben und es war noch einmal aufgestoßen. Soviel ich ihn verstand, sagte er noch, es gehe in der Mitte in zwei, und ich konnte mir das leicht denken, denn es stampfte und schlingerte so fürchterlich, dass kein Menschenwerk es lange aushalten konnte. Wie er sprach, ertönte wieder ein lauter Jammerschrei vom Strande. 4 Männer tauchten mit dem Wrack aus der Tiefe herauf. Sie hatten sich an das Tauwerk des noch übrigen Mastes geklammert, und zuoberst erblickten wir die tätige Gestalt mit dem Lockenhaar. Es war eine Glocke auf dem Schiff, und wie das Schiff sich auf den Wogen wälzte, wie ein von Verzweiflung des Wahnsinns getriebenes Geschöpf jetzt uns das Deck in seiner ganzen Länge zeigte, wie es sich nach der Küste zu ganz auf die Seite legte, jetzt nur seinen Kiel erblicken ließ, wie es sich bald überstürzte und nach dem Meere zuwendete, da läutete die Glocke und ihren Schall, das Totengeläute dieser Unglücklichen, trug der Wind zu uns herüber. Wieder verloren wir das Schiff aus dem Gesicht und wieder hob es sich aus den Wellen. 2 Leute waren verschwunden. Die Aufregung am Strande nahm zu. Männer stöhnten laut und rangen die Hände. Frauen schrien vor Jammer und wendeten ihr Gesicht ab. Einige rannten verzweifelt am Strande auf und ab und riefen nach Hilfe, wo keine Hilfe sein konnte. Ich war unter diesen Leuten und flehte halb wahnsinnig eine Gruppe mir bekannter Matrosen an, diese 2 Unglücklichen nicht vor unseren Augen untergehen zu lassen. Sie gaben mir in einer aufgeregten Weise zu verstehen, ich weiß nicht wie, aber das Wenige, was ich hören konnte, war kaum zusammenhängend genug, um verständlich zu sein, dass das Rettungsboot schon vor einer Stunde mit seiner Bemannung ausgesetzt worden sei, aber nichts tun könne und da kein Mensch wahnsinnig genug sein könne, um den Versuch zu machen, mit einem Tau auf das Schiff zu gelangen und damit eine Verbindung mit der Küste zu bewerkstelligen, so bliebe nichts mehr zu tun übrig. Da bemerkte ich, dass ein neuer Eindruck die Leute am Strande in Bewegung setzte, sah sie auseinandertreten und Ham hervorstürzen. Ich eilte auf ihn zu, so viel ich weiß, um meine Bitte um Hilfe zu wiederholen. Aber trotz meiner Verstörtheit über den mir so neuen und schrecklichen Anblick erweckte mich die finstere Entschlossenheit seines Gesichts und sein Blick nach dem Meere hinaus. Genau derselbe wie damals am Morgen nach Emmelines Entführung zur Erkenntnis seiner Gefahr. Ich hielt ihn mit beiden Armen zurück und bat die Leute, mit denen ich vorhin gesprochen, flehentlich, nicht auf ihn zu hören, keinen Mord zu begehen, ihn nicht vom Strande fortzulassen. Wieder ein Jammerschrei am Ufer, und als wir nach dem Wrack blickten, sahen wir, wie das Segel Schlag auf Schlag den tiefer stehenden der beiden noch übrigen hinabstürzte und dann frohlockend die tätige Gestalt umflog, die noch allein am Maste festhielt. Gegen einen solchen Anblick und gegen eine Entschlossenheit wie die des ruhigen, verzweifelten Mannes, der schon gewohnt war, die Hälfte der Anwesenden anzuführen, hätte ich mit ebenso viel Hoffnung kämpfen können wie gegen den Sturm. »Master Davy«, sagte er und ergriff lebhaft meine beiden Hände. »Wenn meine Zeit gekommen ist, so ist sie gekommen. Wenn sie nicht gekommen ist, so habe ich nichts dawider. Der Herr droben segne euch und segne euch alle. Kameraden, macht mich fertig, ich mache hinaus.« Ich wurde aber nicht unfreundlich fortgedrängt, und die Leute hielten mich dort fest und stellten mir vor, soweit ich in meiner Verwirrung bemerken konnte, dass er entschlossen sei, mit oder ohne Unterstützung das Schiff zu erreichen und dass ich die zu seiner Sicherheit notwendigen Vorsichtsmaßregeln gefährden könnte, wenn ich die um ihn Stehenden störte. Ich weiß nicht, was ich antwortete und was sie wieder darauf sagten, aber ich sah, wie sich die Leute am Strande eilig bewegten und wie Leute mit starken Tauen von einer dort befindlichen Ankerwinde herbeieilten und in einen Kreis von Gestalten eintraten, der ihn vor mir barg. Dann sah ich ihn allein stehen, in Matrosenjacke und Hosen, ein Tau in der Hand oder um den Arm geschlungen, ein zweites um den Leib befestigt, und verschiedene der besten Leute in geringer Entfernung das Letztere festhaltend, das er selbst auf dem Strande nach dem Meere hinauslegte. Selbst mein unerfahrenes Auge erkannte, dass das Wrack zerschellte. Ich sah, dass es in der Mitte auseinanderging und dass das Leben des Einzelnen am Maste an einem Faden hing. Immer noch hielt er sich fest. Er hatte eine merkwürdige rote Mütze auf dem Kopf, nicht wie eine Matrosenmütze, sondern von schönerer Farbe, und wie die wenigen Planken, die noch zwischen ihm und dem Tode aushielten, vor der Gewalt der Wogen zitterten und sein Totengeläute im Voraus erscholl, da sahen wir alle, wie er uns mit der Mütze winkte. Ich sah es, wie er es jetzt tat, und glaubte, ich sollte wahnsinnig werden, als mir diese Bewegung die Erinnerung an einen einst geliebten Freund in die Seele zurückrief. Ham stand allein vorn am Strand, hinter ihm das Schweigen der Menge, die den Atem an sich hielt, und vor sich den Sturm und beobachtete das Meer, bis sich eine große Woge vom Strande zurückwälzte. Da warf er einen Blick zurück auf die, welche das um seinen Leib befestigte Tau festhielten, und stürzte der Welle nach, und einen Augenblick darauf sah man ihn mit den empörten Wogen kämpfen. Er stieg mit den Hügeln empor und sank mit den Tälern hinab, und dann war er im Schaum verloren, und dann zogen sie ihn wieder an Land. Sie zogen das Tau hastig an. Er hatte sich verletzt. Ich sah von da aus, wo ich stand, Blut auf seinem Gesicht, aber er beachtete es nicht. Es schien, als ob er ihnen hastig sagte, wie sie ihm mehr Spielraum lassen müssten, wenigstens vermutete ich es nach der Bewegung seines Armes und stürzte sich wieder ins Meer. Und jetzt schwamm er nach dem Wrack, hob sich mit den Hügeln, sank hinunter mit den Tälern, verlor sich im tosenden Schaum, wurde jetzt nach dem Strande zurückgeworfen und jetzt nach dem Schiffe vorwärts und kämpfte angestrengt und tapfer. Die Entfernung war unbedeutend, aber die Gewalt der Wogen und des Sturmes machten es zu einem Todeskampfe. Endlich war er dem Wrack ganz nahe gekommen, so nahe, dass er mit einem kräftigen Ausstreichen mehr es erreichen konnte. Da wälzte sich eine hohe grüne Mauer von Wasser über das Schiff weg nach der Küste zu. Er schien hineinzuspringen mit einer gewaltigen Anstrengung und das Schiff war verschwunden. Ein paar einzelne Trümmer sah ich im Meer wirbeln, als ob bloß ein Fass zerschellt wäre, wie ich nach der Stelle eilte, wo sie das Tau einholten. Bestürzung lag auf jeglichem Gesicht. Sie zogen ihn vor meinen Füßen aus dem Meer, bewusstlos, tot. Sie trugen ihn nach dem nächsten Hause, und da mich jetzt niemand mehr fern von ihm hielt, blieb ich bei ihm, bis jedes Mittel, ihn wieder ins Leben zu rufen, versucht war. Aber die große Welle hatte ihn erschlagen, und sein edles Herz stand für immer still. Als ich, nachdem alle Hoffnung verschwunden und alles versucht worden war, neben seinem Bett saß, da rief ein Fischer, der mich schon gekannt hatte, als Emily und ich noch Kinder waren, an der Tür flüsternd meinen Namen. »Sir«, sagte er, während Tränen über sein wettergebräuntes Gesicht liefen, das so wie seine zitternden Lippen totenbleich war, »wollen Sie einmal hinauskommen?« Die alte Erinnerung, die mir vorhin eingefallen war, lag in seinem Blick. Entsetzt frug ich ihn, wie ich mich auf den Arm, den er mir hinhielt, stützte, »Ist eine Leiche ans Ufer gekommen?« Er sagte, »Ja.« »Kenne ich Sie?« frug ich dann. Er gab keine Antwort, aber er führte mich nach dem Strande. Und auf der Stelle, wo Sie und ich als Kinder Muscheln gesucht hatten, auf der Stelle, wo ein paar kleinere Trümmer des in voriger Nacht vom Sturm umgestürzten alten Boots vom Winde verstreut lagen, unter den Trümmern des Herdes, den er geschändet, sah ich ihn mit dem Kopf auf dem Arm ruhend liegen, wie ich ihn oft hatte in der Schule schlummern sehen. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 6. Februar 2025.